Gezeichnet Kuschim. Hast du dich je gefragt, welches wohl das älteste Schriftstück der Welt sein könnte? Falls du auf irgendeinen heiligen Text voller uralter Weisheiten tippst, leider verloren. Die älteste Botschaft, die unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, vor mehr als 5000 Jahren auf einer Tontafel in Uruk, lautet so: 135.000 Maß Gerste, 37 Monate Kuschim. Was bitteschön soll man damit anfangen? Nun, es sieht so aus, als hätte jemand namens Kuschim bestätigt, dass die Menge von 135.000 Maß Gerste über 37 Monate hinweg eingegangen ist. Falls Kuschim also tatsächlich eine Person ist, dann wäre sie die erste in der Geschichte, die uns ihren Namen hinterlassen hat. Eigentlich sind die ganzen alten Namen nämlich erst viel später entstanden. Die Neandertaler zum Beispiel haben sich selbst nie Neandertaler genannt. Wir wissen nicht, wie sie sich selbst bezeichnet haben. Und die Namen Wander, Hörnli, Weizi und Wolf stammen natürlich auch nicht aus der Vergangenheit. Auch sie sind nur ausgedacht. Aber wenn Kuschims Freunde im alten Uruk ihn auf der Straße sahen, dann haben sie wahrscheinlich gerufen: »Hey, Kuschim, wie geht's?« Und Kuschim hat sich umgedreht. Findest du es nicht komisch, dass der erste überlieferte Name der Menschheitsgeschichte einem gewöhnlichen Typen gehörte, der Tag ein Tag aus Getreide zählte, anstatt einem berühmten Eroberer, Dichter oder Propheten? Und dass die ersten Schriftstücke keine Gedichte, philosophischen Abhandlungen oder Geschichten über Könige und Götter waren, sondern langweilige Wirtschaftsdokumente, in denen Besitztümer und Steuerzahlungen festgehalten wurden? Aber genau das ist der Punkt. Gerade weil es sich um langweiliges Zeug handelte, wurde es notiert. Nur deshalb. Die wirklich spannenden Dinge brauchte man nämlich nicht aufzuschreiben. Die behielten die Leute auch so im Kopf. An die erinnerten sie sich. Die Schrift war nur für das langweilige Zeug erfunden worden.